40 Jahre ist es her, dass das passiert ist, das in Gerzfurt und anfangs November ist gewesen. Kleiner hoher Heiling in der Ruhe Seinmacher ist einfach einmal so ein Ketten dahergekommen, dass alles gefroren ist wie ein Nacken. Nachher ein paar Tage ist es noch wieder so aufgelehnt, dass das ganze Erdreich Rotzi und Patzi geworden ist. Und mittendrin ist über Nacht wieder so ein eisiger Wind eingefallen, dass alles so ein Eisplatten geworden ist. Diese Nacht ist auch die Wimmermutter gestorben. Einen Tag später ist noch in der Zeitung gestanden, dass die ehrengeachtete Austragsbäuerin Therese Heber, also hat er sie geschrieben, von Wimmerbauern in Wimmer auf der Hehe, rasch und unerwartet verstorben ist. Sie ist 15 Jahre Witwe gewesen. Sein Mann hat in die besten Jahre in die ausgehenden 40er Bänder geschlagen. Und wie es jetzt noch so geht, wenn Kinder zuerwachsen, Mutter und Lohn ist, der Retterbauer einen Hof übernehmen möchte, dann gingen Treibereien an. Und so ist es auch da gewesen. Der Bauer ist zu der Mutter über Uleide geworden. Und wie sie gar nicht mehr vertragen haben, Kinder und aufstehen, hat sie ihm übergeben und hat gesagt, in Gottes Namen, es wird noch schon recht werden. Es ist aber nicht recht worden. Die Jung, die auf den Hof gekommen ist, ist keine Leinerin gewesen. Nach 8 Tagen hat sie die alte Wimmerin schon von der Küche rausgeschafft und gesagt, dass sie ihre Arbeit selber tut. Und das hat ihr einen solchen Stich gegeben, dass sie die Füße bald nicht mehr tragen können, wie sie über Bundstirn diese Ausdruckskammer auf ist. Rot und Wasser hat es gewonnen. Von Woche zu Woche ist es weniger geworden und nach einem halben Jahr hat es der Verdruss, weil es auf seine eigene Sache nicht mehr arbeiten hat dürfen, Umbruch.